Preist den Herrn. Lasst uns Jesus erneut all den Lobpreis, die Anbetung und die Ehre geben für all diese wunderbaren Heilungen und Zeugnisse von Lebensverwandlungen. Und was er für andere getan hat, kann er auch für dich tun. Denn Gott sieht die Person nicht an. Vielmehr sieht er den Glauben an. Wo er Glauben findet, geht er an 1000 Menschen vorbei und konzentriert sich auf die eine Person. Denkt an die Geschichte von Jesus, als die Frau mit dem Blutfluss zu ihm kam. Die Bibel berichtet, sie kam durch die Volksmenge. Das bedeutet, dass die Menschen buchstäblich dicht gedrängt um Jesus herumstanden. Diese Frau drängte sich hindurch, berührte den Saum seines Gewandes und wollte heimlich ihre Heilung empfangen und unbemerkt wieder verschwinden. Doch der Herr blieb stehen und fragte: Wer hat mich berührt? Petrus sagte daraufhin: Meister, du siehst doch, wie die Menge dich bedrängt und fragst, wer hat mich berührt? Aber Jesus entgegnete: Ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Man kann es spüren. Wenn du für jemanden betest, ist es manchmal wie Elektrizität. Du kannst wahrnehmen, wie die Kraft Gottes in diese Person fließt. Und Jesus spürte diese Kraft. Er sagte: Kraft ist von mir ausgegangen. Er drehte sich um und suchte nach der Person. Die Frau aber, voller Furcht und Zittern, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm die ganze Wahrheit. Hört zu, was Jesus dann sagte. Er sah sie an und sprach: Tochter, sei getrost, dein Glaube. Sagt mal, dein Glaube. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Seine Kraft war beteiligt, das hat er selbst gesagt. Kraft ist von mir ausgegangen, oder? Aber es war ihr Glaube. Ihr Glaube war der Funke, der das Pulverfass der Dynamitkraft Gottes entzündete. Die Kraft war da, aber es brauchte diesen Funken, diesen Glauben. Und dann geschah es. Manchmal wirken die Gaben des Heiligen Geistes, und dann ist Glaube nicht unbedingt erforderlich. Sogar Nichtchristen werden geheilt. Bei Heilungsveranstaltungen und Konferenzen sieht man oft, wie Nichtchristen geheilt werden. Das ist ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Sie glauben vielleicht nicht einmal, aber sie werden körperlich geheilt. Und oft handelt es sich dabei um langjährige Krankheiten oder chronische Leiden, von denen sie befreit werden. Denn Gott ist gut. Er lässt seinen Regen sowohl auf Gerechte als auch auf Ungerechte fallen, auf Gute wie auch auf Böse. Aber das bedeutet nicht, dass wir darauf mit einer Haltung des »Natürlich, das steht mir zu, das verdiene ich« reagieren sollten. Dieses Anspruchsdenken ist einer der Gründe, warum nicht mehr Menschen Gott gegenüber dankbar sind. Gerade gestern habe ich in einem meiner alten Notizbücher gestöbert, in denen ich Einsichten festgehalten habe, die Gott mir gegeben hat. Dabei fand ich eine Notiz, die ich mit Datum und Uhrzeit versehen hatte. Dort schrieb ich nieder, was der Herr zu mir gesagt hatte. Sohn, dieses Anspruchsdenken, das ist es, was den Menschen die Gnade raubt. Die Gunst Gottes wirkt, aber sie wird verhindert. Warum? Weil wir mit einer Anspruchshaltung an die Sache herangehen. Denkt an die 10 Aussätzigen, die Jesus aus der Ferne sahen. Nach dem Gesetz Moses waren Aussätzige dazu verpflichtet, Abstand zu halten und andere Menschen zu warnen, indem sie laut riefen: Unrein, unrein. Stellt euch vor, euer ganzes Leben lang so etwas rufen zu müssen. Unrein, unrein. Aussatz ist in der Bibel ein Bild für die Sünde. Und wir alle waren Sünder. Wir wurden in die Sünde hineingeboren, durch den Fall Adams. Aber Jesus kam, um den Aussatz zu reinigen. Amen. Als die 10 Aussätzigen riefen: Jesus, hab Erbarmen mit uns, reagierte Jesus sofort. Denn wer um Erbarmen bittet, der erkennt, dass er versagt hat, dass er gesündigt hat, dass er nichts verdient und keinen Anspruch auf etwas hat. Deshalb ruft er: Jesus, hab Erbarmen. Vielleicht haben nicht alle 10 gerufen, das wissen wir nicht genau, aber sie riefen aus der Menge heraus. Und Jesus sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Mit anderen Worten, auch wenn ihr es noch nicht seht, ihr seid geheilt. Handelt entsprechend. In jenen Tagen musste man, nachdem man vom Aussatz gereinigt worden war, was im Alten Testament so gut wie nie vorkam, sich dem Priester zeigen. Es gibt einige wenige Berichte über Heiden, die vom Aussatz geheilt wurden, durch den Dienst von Elisa, richtig? Aber das waren Heiden. Unter den Israeliten gab es keinen einzigen Fall. Gott hat gewartet, bis sein Sohn kam, damit ganz Israel erkennen würde, dass er der Messias ist. Da sagte Jesus: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie auf dem Weg waren, wurden sie gereinigt. Doch wer ist in diesem Moment der wahre Priester? Der Herr selbst. Trotzdem gingen sie, um ihren irdischen Priestern zu begegnen. Nur eine Person kehrte zurück. Und es war erneut ein Heide. Versteht das? Es ist eine Sache, geheilt zu werden. Und eine völlig andere, vollständig wiederhergestellt zu sein. Lepra kann dazu führen, dass Menschen Gliedmaßen verlieren, die Nase, ein Ohr, Finger oder andere Teile ihres Körpers. Gereinigt zu sein bedeutet nicht, dass fehlende Körperteile nachgewachsen sind, sondern nur, dass man von Lepra befreit ist. Die fehlenden Gliedmaßen fehlen weiterhin. Jesus fragt: Wo sind die 9? Ist niemand zurückgekehrt, um Gott die Ehre zu geben? Es waren doch 10. Wo sind die anderen? Nur dieser fremde Heide kehrte zurück, um Gott zu verherrlichen. Ich glaube, dieser Mann kam voller Dankbarkeit zu Jesus zurück. Er wusste, dass in ihm noch ein tieferes Werk geschehen musste, aber er war dankbar dafür, gereinigt worden zu sein. Er war kein Aussätziger mehr. Doch hört den Schmerz in der Frage von Jesus: Wo sind die 9? Man kann den Schmerz in der Frage von Jesus hören. Wo sind die 9? Sie hatten eine Anspruchshaltung. Natürlich, ich bin ein Jude. Mir stehen alle Zusagen zu, die Gott unseren Vorvätern gegeben hat. Das ist mein Recht. Sobald man ein Anspruchsdenken hat, sieht man Gottes Gnade nicht mehr als unverdient an. Man denkt, sie sei verdient. Das steht mir zu. Ich habe ein Anrecht darauf. Ich bin doch ein Jude. Stolz kann auf viele verschiedene Arten auftreten. Es gibt den Stolz auf eigene Leistungen. Ich war immer Klassenbester, ein Einserschüler. Ich habe an dieser oder jener Universität studiert. Ich habe das erreicht. Ich habe 3 Unternehmen aufgebaut. Ich bin dies und das. Es gibt den Stolz auf den Familiennamen. Ich komme aus dieser Familie. Es gibt den Stolz auf die eigene Position. Ich bin jetzt in dieser Stellung. Hallo, ich bin Joseph Prince. Oder ich bin Direktor so und so, Unternehmensleiter. Aber das bist du nicht. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Was du tust, ist, dass du Leiter dieses Unternehmens bist. Aber das ist nicht deine Identität. Angenommen, Leute fragen dich: Was bist du? Und du antwortest: Ich bin Pastor. Aber was, wenn du irgendwann deinen Job als Pastor verlierst? Es gibt Pastoren, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Dienst auszuüben. Was sind sie dann? Sie sind immer noch geliebte Kinder Gottes. Das ist deine wahre Identität. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Stolz kann sich auf subtile Weise zeigen, doch die schlimmste Form von Stolz ist geistlicher Stolz. Amen. Denn das ist die Sünde, die den höchsten Engel, den hellsten Stern, dazu brachte, aus der höchsten Position zu fallen. Geistlicher Stolz. Und genau das sahen wir bei den Pharisäern, als Christus kam. Sie konnten ihn nicht akzeptieren. Viele denken, die Pharisäer seien so blind gewesen, dass sie nicht erkannten, dass Jesus der Messias war. Aber es gibt viele Hinweise in der Bibel, dass sie genau wussten, wer er war. In einem Gleichnis spricht Jesus über die Weingärtner, die den Sohn töten wollten. Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbe uns gehört. Sie erkannten ihn als den Sohn. Aber ihre Rebellion war absichtlich böse. Und deshalb wurde ihr Tempel zerstört. Doch Gottes Liebe zu ihnen ist nicht vorbei, denn Gott bleibt treu gegenüber dem Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Amen. Amen. Vielleicht hatte der heidnische Aussätzige kein Anspruchsdenken. Als Jesus sagte, geht, zeigt euch den Priestern, dachte er vielleicht, ich habe keinen Priester. Vielleicht dachte er auch, weißt du was, Herr Jesus, du bist mein Priester. Also ging er zu Jesus. Und was geschah? Jesus sagte zu ihm etwas, das die anderen neun nicht hörten. Geh hin, dein Glaube hat dich ganz gesund gemacht. Ganz gesund. Das bedeutet, dass alle fehlenden Gliedmaßen wiederhergestellt wurden. Alles, was verloren war, kam zurück. So wie bei dem Zeugnis, das wir vor dieser Predigt gehört haben. Selbst Knie, die abgenutzt und degeneriert sind, können von Gott wiederhergestellt werden. Auch wenn Ärzte sagen, dass nur eine Operation helfen kann. Gott kann das wiederherstellen. Amen. Schau, was Gott getan hat. Er hat beide Knie wiederhergestellt. Amen. Halleluja. Halleluja. Bleib dabei zu bekennen, ich bin geheilt. Durch die Wunden von Jesus bin ich geheilt. Wenn der Teufel einen Gegenangriff startet und Schmerz einredet, du bist nicht geheilt, dann geh spazieren. Geh einfach spazieren. Und wenn du den Schmerz spürst, was tust du dann? Wenn der Teufel sagt, siehst du, du bist doch nicht geheilt, dann bekenne, ich bin geheilt. Und geh weiter. Ich habe das selbst schon erlebt. Vor einiger Zeit hatte ich Schmerzen. Während des Abendmahls sagte der Herr zu mir, was machst du hier, einfach nur sitzen? Du bist doch geheilt. Ich antwortete, durch die Wunden von Jesus bin ich geheilt, mein Knie und alles. Er fragte, glaubst du wirklich, dass du geheilt bist? Dann geh laufen. Ehrlich gesagt hatte ich an diesem Tag keine Lust. Aber weißt du was? Als ich dann anfing zu laufen, verschwanden die Symptome. Ich sage nicht, dass es immer so dramatisch abläuft. Manchmal mag es so sein, aber nicht immer. Doch es wird immer eine Manifestation geben. Zuerst 30, dann 60 und schließlich 100-fach, wie Jesus es gesagt hat. 100-fach bedeutet, alles ist wieder vollkommen in Ordnung. Alles ist geheilt. 30-fach bedeutet, du hast einen Teil empfangen, aber es fehlt noch etwas. Bei 60-fach hast du bereits weitaus mehr Heilung erfahren als die Krankheit, die du hattest. So geschieht die Manifestation. Jesus hat das Bild eines Samens benutzt, der in die Erde fällt und Zeit braucht, um zu wachsen, wenn man ihn regelmäßig gießt. Und wie gießt man diesen Samen? Mit dem Wort. Wasser und das Wort gehören immer zusammen. Das sehen wir in Epheser. Die Waschung mit Wasser durch das Wort. Du gießt, indem du beständig dranbleibst. Der Same ist das Wort. Aber der Same, das Wort, muss gegossen werden. Mit anderen Worten, bleib fokussiert auf das Wort. Denke beständig über das Wort nach, besonders über das, was Heilung betrifft. Und gieße es weiterhin. Amen. Preis den Herrn. Ich glaube, viele von euch haben heute neue Knie empfangen. Preis den Herrn. Amen. Preis den Herrn. Wir haben vorhin mehr als ein Zeugnis gehört von Menschen, deren Jugend Gott erneuert hat. Selbst auf den Röntgenbildern sind brandneue Knie zu sehen. Und das selbst in einem fortgeschrittenen Alter. Ärzte und medizinische Fachkräfte werden immer ihren Job machen und dir sagen, das ist Teil des Alterns, dies wird passieren, jenes wird passieren. Aber selbst Osteoporose kann Gott rückgängig machen. Stell dir vor, du könntest Abraham interviewen, ihn in eine Zeitmaschine setzen und in unsere Zeit bringen. Und dann schickst du ihn zu einer Röntgenuntersuchung. Was denkst du, würde man bei ihm finden? Zuerst würde er dir wahrscheinlich sagen, es bringt nichts, mich dahin zu schicken. Warum, Abraham? Weil mein Augenmerk nicht auf meinem Körper liegt, sondern auf Gottes Zusagen. Das würde er dir sagen. Mir ist es egal, was die Ergebnisse zeigen, würde er sagen. Ich sehe nicht auf meinen Körper. Die Bibel sagt genau das. Abraham zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Und er zeugte einen Sohn. Aber war das das Ende? Nein, lies weiter. Nachdem seine Frau Sarah gestorben war, hatte er noch weitere Frauen und zeugte weitere Kinder. Denn er hatte das Geheimnis entdeckt. Ich sehe nicht auf meinen Körper. Viele von uns sind sehr selbstbezogen und viel zu sehr auf ihren Körper fixiert. Das ist das Problem. Wir sind nicht auf Christus fokussiert. Der ganze Zweck der Bibel ist es, dich dahin zu führen, Christus zentriert zu sein. Amen. Wenn Abraham mit einer Zeitmaschine in unsere Zeit gebracht würde und wir ihn interviewen könnten, würden wir ihn vielleicht fragen, Abraham, was ist dein Fitnessprogramm? Pastor Mark möchte das gerne wissen. Stemmst du jeden Tag Gewichte? Läufst du? Joggen vielleicht? Was ist Joggen? Warum sollte ich rennen? Ich habe es nicht eilig. Niemand verfolgt mich. Also joggst du nicht? Gehst du wenigstens viel? Er würde antworten, natürlich. Hast du das Gelände Israels gesehen? Wir gehen ständig auf und ab. Das ist unsere übliche Art zu reisen, es sei denn, wir reiten auf einem Esel. Ein Esel war damals unser bestes Transportmittel. Und wenn nicht, dann mussten wir laufen. Wir laufen viel. Wenn du das als Sport bezeichnen willst, dann nenn es so. Und dann fragst du weiter, was machst du noch? Und er würde sagen, ich verbringe Zeit mit Gott, das macht mich glücklich. Aus irgendeinem Grund erfüllt er alles, was er über mich sagt. Und jetzt bin ich 100 Jahre alt und immer noch voller Tatendrang. Machen wir als nächstes einen Sprung in die Zeit von Josuas treuem Freund Kaleb, der 85 Jahre alt ist. Kaleb, erzähl uns, was ist dein Geheimnis? Was für ein Fitnessprogramm hast du? Pastor Mark will das wissen. Kaleb antwortet, ich weiß nicht genau, wovon du sprichst, aber wenn es einen Krieg gibt, dann kämpfe ich. Und ich sage, gib mir diesen Berg. Selbst bevor der Berg erobert ist, weiß ich, dass er erobert werden wird. Warum? Weil Gott auf meiner Seite ist. Das ist meine Einstellung. Okay, aber Pastor Mark will auch wissen, wie du dich ernährst. Was für einen Ernährungsplan hast du? Kaleb, ich esse viel Brot. Oh, wirklich? Kohlenhydrate? Keine Keto-Diät, sondern Kohlenhydrate? Aber Kohlenhydrate gelten doch heutzutage als schlecht, oder? Kaleb antwortet, ja, ich esse viel Brot. Lechem heißt das auf Hebräisch. Weißt du, Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Ja, das weiß ich, sagt Pastor Mark. Aber was für Brot? Dann Kaleb, immer wenn ich Riesen sehe, denke ich an Brot. Der Grund, warum ich heute mit 85 Jahren so stark und gesund bin, ist, dass ich viel Brot esse. Ich sehe meine Probleme nicht als Probleme, sondern als Herausforderungen, die ich verzehre, um stärker zu werden. So gehe ich mit meinen Problemen um. So sehe ich meine Herausforderungen. Sie stressen mich nicht. Ich stresse sie. Wenn ich ein Problem sehe, sage ich nicht, oh nein. Nein, die Probleme sagen, oh nein, schon wieder er. Nein, er ist wieder aufgewacht. Ich habe viele Riesen gegessen. Und übrigens, das steht alles im Wort Gottes. Die Bibel erzählt, dass Josua und Kaleb zu den Menschen sprachen, die nicht glaubten und Angst vor den Riesen hatten. Wisst ihr, was Josua und Kaleb sagten? Fürchtet euch nicht vor ihnen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Gott ist mit uns und sie sind Brot für uns. Lechem, sie sind Brot für uns. Ich glaube, Gott möchte, dass wir genau diese Haltung haben. Denn das hebräische Wort für Lechem, wovon sich der Ortsname Bethlehem ableitet, was buchstäblich Haus des Brotes bedeutet, kommt von Lacham. Und Lacham bedeutet Krieg, Kampf, Krieg, Lacham. Es ist dasselbe Wort, nur mit unterschiedlichen Vokalpunkten. Brot und Krieg. Warum hat Gott Brot und Krieg im selben Wort vereint? Dasselbe sehen wir in Psalm 23. Du bereitest einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Ich kämpfe, indem ich esse. Ich kämpfe, indem ich mich nähre. Ich nähre mich durch Gottes Wort und ich nähre mich durch meine Herausforderungen. Schau auf deine Herausforderungen. Wenn Montag kommt, sag nicht, oh Mann, ich habe so viel zu tun. Nein, sag, Brot, Mann, ich habe eine Menge Brot an diesem Montag. Wenn du diese Haltung beibehalten kannst, wirst du nicht gestresst enden, sondern stark. Und du wirst wie Kaleb leben, lange und voller Kraft. Amen. Okay, ich habe mich gerade selbst glücklich gepredigt mit dieser Einleitung. Vielen Dank. Jetzt können wir nach Hause gehen und glücklich sein. Jetzt zur eigentlichen Predigt. Letzte Woche haben wir an der Stelle aufgehört, wo ich sagte, dass ich auf den Kernpunkt eingehen möchte. Und seitdem lässt mich dieses Wort Kernpunkt nicht mehr los. Es verfolgt mich regelrecht. Und Pastor Mark auch. Er hat mich gefragt, Pastor, was ist der Kernpunkt? Genauso hat er es gesagt, mehrfach. Was ist der Kernpunkt, der Kernpunkt? Genau so. Also gut, heute möchte ich diesen Punkt aufgreifen und euch dazu etwas weitergeben. Ich habe von einigen Predigern gehört, die behaupten, dass es im Neuen Testament keine Lehre über das Nachsinnen gäbe. Aber ich sage euch, doch. Es gibt sie. Es gibt eine Bibelstelle, die ganz klar über das Nachsinnen spricht. Außerdem hat Jesus selbst viel über das Nachsinnen gelehrt, auch wenn er das Wort Nachsinnen nicht direkt benutzt hat. Zum Beispiel sagte er, achtet darauf, was ihr hört. Richtig? Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Es beginnt mit, achtet darauf, was ihr hört. Wie achte ich darauf, was ich höre? Höre ich es nur einmal, selbst wenn es Gottes Wort ist, und lasse es dann an mir vorbeigehen? Oder halte ich es fest und denke darüber nach? Wie oft hat Jesus bei seinen Predigten gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Er sprach dabei ganz konkret von unseren physischen Ohren, im Plural. Von beiden Ohren, die zuhören sollen. Hörend hören. Aber in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, spricht der Geist und sagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Warum ist hier nur von einem Ohr die Rede? Weil wir jetzt ein geistliches Ohr haben, mit dem wir hören, was der Geist spricht. Aber als Jesus im Fleisch hier auf der Erde war, konnten Menschen mit ihren natürlichen Ohren hören. Deshalb sagte er damals, wer Ohren hat, der höre. Doch in der heutigen Zeit sind wir oft so abgelenkt. Unsere Gesellschaft ist völlig zerstreut. Und ein großer Teil dieser Ablenkung kommt, ja, ich sage es offen, vom Smartphone. Ich nutze es selbst und verurteile es nicht, aber wir müssen ehrlich sein. Ein großer Teil der Zerstreuung kommt von den Apps, den sozialen Medien und allem, was damit verbunden ist. Ich sehe Menschen, die ganze Zeit nur auf ihr Handy starren. Und wenn du sie fragst, was sie tun, sagen sie vielleicht, ich lese die Bibel. Aber ehrlich gesagt, wer weiß, ob sie wirklich lesen oder Candy Crush spielen. Was ich sicher weiß, sie hören nicht wirklich zu. Amen. Wisst ihr, alle Segnungen Gottes im Alten Testament, bevor es heißt, gesegnet bist du in der Stadt und gesegnet bist du auf dem Land, da fängt es mit einer Voraussetzung an. Es heißt, wenn du hörst, Gott sagt, sein Segen kommt auf dich unabhängig davon, wo du bist. Bei Immobilien heißt es ja oft Lage, Lage und Lage, aber Gott sagt, gesegnet bist du, ob in der Stadt oder auf dem Land. Auf einem Weg werden deine Feinde gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Für deine Feinde wäre es besser gewesen, dich nicht anzugreifen. Gesegnet bist du bei allem, was deine Hände berühren. Wenn ich meine Hände auf meinen Sohn lege, ist er gesegnet. Wenn ich meine Hände auf meine Tochter lege, ist sie gesegnet. Wenn ich meine Hände auf meinen Laptop lege, ist er gesegnet. Auf meine Brieftasche, gesegnet. Auf meine Frau, gesegnet. Gott sagt, alles, was du anpackst, wird gesegnet. Aber alle diese Segnungen haben eine Grundlage. Der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Sie alle haben eine Grundlage. Sie beginnen mit einem Schlüsselvers. Es wird geschehen, wenn du hörst. Im Hebräischen steht hier Shema, Shema. Das bedeutet wörtlich höre, höre. Dasselbe Wort, zweimal. Shema, Shema. Höre, höre. Höre, höre. Warum? Weil es bedeutet, mit den äußeren Ohren und mit dem inneren Ohr zu hören. Wir sind oft so abgelenkt, dass wir gar nicht wirklich zuhören. Selbst wenn Freunde mit uns sprechen, hören wir nur halbherzig zu. Wir hören vielleicht 30-fach oder 60-fach, aber nicht 100-fach. Doch so sollte es nicht sein. Wie oft versuchen wir nur den letzten Teil zu hören? Was hast du gesagt? Was habe ich gesagt? Irgendwas über den letzten Teil. Es ist mittlerweile ein echter Kampf, wirklich zuzuhören. Wer von euch würde ehrlich zugeben, ja, das stimmt. Das ist eine der größten Herausforderungen heute. Das Problem mit Ablenkung ist, dass sie dich innerlich zerstreuen kann. Und ich möchte hier keine Diagnosen oder Namen nennen, denn für mich ist Gott der Heiler. Ich möchte nicht, dass Menschen ständig auf solche Begriffe fixiert sind. Aber hört mir zu. Ablenkung kann dein Denken und deinen Geist spalten. Du hältst dich vielleicht für einen guten Multitasker. Doch Studien haben gezeigt, dass Menschen, die versuchen zu multitasken, an Fokus, an Konzentration und klarer, zielgerichteter Gedankenführung verlieren. Arbeitgeber wissen vielleicht nicht immer, wie sie es in Worte fassen sollen, aber sie suchen nach Mitarbeitern, die hochkonzentriert sein können. Sie suchen nach Menschen, die mit klarem Fokus arbeiten, Probleme lösen und dem Unternehmen nützen. Menschen, die das Beste aus einer Situation herausholen und das Unternehmen voranbringen können. Und wenn wir uns lange genug fokussieren, werden wir wissen, was in jeder Situation zu tun ist. Aber das Problem, wir fokussieren uns oft nicht lange genug. Heute wird alles von einem Ping unterbrochen. Jeder kleine Ton fordert sofort unsere Aufmerksamkeit. Ich erinnere mich noch genau an den ersten Tag, als ich meine Apple Watch getragen habe. Ich benutze sie jetzt schon seit einigen Jahren. Aber ich erinnere mich daran, dass ich bei der ersten Version die Pings nicht aktiviert hatte. Dieses Mal jedoch hatte ich sie aktiviert. Und ich sage euch, es war schrecklich. Es fühlte sich an, als könnte ich nie wirklich abschalten. Mein Handy wurde gerade aufgeladen und plötzlich, ping, soll ich jetzt hinschauen oder nicht? Ihr kennt das Gefühl, oder? Ping, ping, ping. Am schlimmsten ist es am Tag vor meiner Predigt. Viele Leute schicken mir dann Nachrichten, manchmal auch Gebete, weil sie für mich beten wollen. Und dann kommt dieser Gedanke, vielleicht ist es etwas Wichtiges, ich sollte nachschauen. Ihr kennt das alle, oder? Sobald du nachschaust, bist du schon abgelenkt. Manchmal sind es Fragen, manchmal Anliegen. Und plötzlich verlierst du komplett den Fokus. Und dann fragst du dich, was wollte ich eigentlich in diesem Kapitel oder diesem Vers finden? Deshalb sage ich unserem Leitungsteam immer, wenn es nicht dringend ist, dann stört mich bitte nicht. Mindestens 2 Tage vor meiner Predigt. Sie meinen es ja gut, aber es lenkt ab. Deshalb sage ich das jetzt ganz offiziell. Das ist eine öffentliche Beschwerde. Sie merken oft nicht, dass Sie mich durch Ihre gut gemeinten Nachrichten, auch wenn es Gebete sind, doch stören. Natürlich kann ich die Benachrichtigungen deaktivieren. Und das tue ich auch. All diese modernen Erfindungen und Technologien, sie sollen uns eigentlich Zeit schenken. Sie wurden entwickelt, damit wir mehr Zeit mit unseren Kindern, unseren Familien und den Menschen verbringen können, die uns wichtig sind. Aber was passiert stattdessen? Sie rauben uns die Zeit. Die Zeit mit den Menschen, die wir lieben. Habt ihr schon mal Familien gesehen, die gemeinsam essen? Und doch schaut jeder am Tisch auf sein Handy. Es ist fast so, als wäre dieses kleine Gerät attraktiver als jeder Mensch am Tisch. Jeder starrt darauf. Ich sage euch, das ist fast wie eine emotionale Affäre, die Menschen mit ihrem Handy haben. Selbst junge Leute sitzen da und schauen nur auf ihr Handy. Noch jüngere Kinder spielen damit. Hey, wenn wir ausgehen, um zusammen zu sein, dann sollten wir wirklich zusammen sein. Aber ich höre kein Amen, seht ihr das? Eine stille Rebellion. Pastor, wir mögen nicht, was du da sagst. Moment mal. Ja, das gefällt uns wirklich nicht. Meine Frau zu Hause stimmt dir auch nicht zu. Ja, ich weiß, das Ping kann dich an deine tägliche Andacht erinnern oder an all die guten Dinge, die du tun willst. Und das ist wunderbar. Aber ehrlich gesagt, insgesamt finde ich, dass mehr Negatives als Positives dabei herauskommt. Seht ihr das nicht auch so? Bekämpfe Ablenkung. Kämpfe für dein Leben. Kämpfe für deinen Verstand. Kämpfe für Qualität. Für ein qualitatives Leben, für qualitative Zeit. Vor allem mit deinen Liebsten. Wenn du mit deinem Kind sprichst und dabei immer wieder auf dein Handy schaust, das Handy macht Ping und du musst es unbedingt anschauen, zeigst du deinem Kind, dass es keine Priorität hat. Dann bringt es auch nichts, dem Kind zu sagen, du bist immer am Handy, ich rede mit dir. Woher hat es das wohl? Amen. Seht ihr? Kein Amen. Eine stille Rebellion. Pastor, uns gefällt nicht, was du da sagst. Moment. Mein Großvater sagt ebenfalls, dass es ihm nicht gefällt. Wenn du gerade von zu Hause aus zuschaust, hier ist das Problem. Du bist von Ablenkungen umgeben. Ich rede nicht von sündigen Ablenkungen. Ich meine legitime Ablenkungen. Es gibt immer jemanden, der deine Hilfe braucht. Etwas, das deine Aufmerksamkeit erfordert. Etwas, worum du dich kümmern musst. Vielleicht musst du gerade aufstehen, um etwas zu holen. Oder du musst aufs Klo. Und dann verpasst du etwas. Stell dir die Jünger im Obergemach vor, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war. Ping, ich habe euch eine Nachricht geschickt. Friede sei mit euch. Schaut auf meine Hände und meine Seite. Shalom. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Nein, er kam persönlich. Amen. Menschen nehmen ihre Bibeln und gehen durch Regen, durch glühende Hitze. In vielen asiatischen Ländern, an unterentwickelten Orten, laufen sie Meile um Meile, nur um in die Gemeinde zu kommen. Wisst ihr das? In China zum Beispiel gibt es viele Christen, die sich an geheimen Orten treffen. Sie wissen, dass sie, wenn sie erwischt werden, verhaftet werden können, weil sie sich als Christen versammeln. Aber sie tun es trotzdem. Sie kommen zusammen. Ich habe Zeugnisse von Menschen in Russland gehört, die wegen ihrer Gemeinde verfolgt werden. Sie treffen sich dann im Untergrund. Und sie erzählen, betet alle dafür, wo wir uns nächste Woche treffen sollen. Es gibt ein paar mögliche Orte. Und das Erstaunliche ist, wenn sie sich treffen, kommen alle an denselben Ort. Gott hat es ihnen gezeigt. Einmal hatten sie sich alle an einem Ort versammelt und bemerkten, dass jemand sie verraten hatte, wie Judas. Niemand wusste, wer es war. Also beteten sie und niemand wusste, wo die nächste Versammlung stattfinden würde. Aber alle kamen am richtigen Ort zusammen, bis auf eine Person. Meine Schafe hören meine Stimme, Fremde hören meine Stimme nicht. Amen. Ich liebe diese Art von Dynamik. Das ist gelebtes, geistliches Leben. Preis den Herrn. Die Bibel, besonders das Neue Testament, ist voller Aussagen über einander, liebt einander, tragt einander, dient einander. Es geht darum, füreinander da zu sein. Es heißt, lasst uns unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Seht ihr, wie der Tag näher rückt? Seht ihr, was heute alles passiert? Das ist die Endzeit und Jesus wird bald zurückkehren. Du wirst Mose sehen, du wirst David sehen. Stell dir vor, du fragst David, hey, kann ich den Film sehen, den mit Bathsheba? Du hast sie doch so sehr geliebt. Aber Gott sagt, tut mir leid, dieser Film existiert hier nicht. Sünden werden im Himmel nicht aufgezeichnet. Seit das Blut von Jesus sie ausgelöscht hat, gibt es sie nicht mehr. Aber dann fragst du vielleicht, kann ich den Film sehen, in dem du Gott das Rote Meer geteilt hast? Und Gott sagt, ja, dieser Film ist hier verfügbar. Alle Wunder sind verfügbar, damit du sie sehen kannst. Dann kannst du David fragen, wie er sich gefühlt hat, oder Elia oder Mose. Du solltest besser die Personen in der Bibel kennen. Stell dir vor, ein Mann schüttelt dir die Hand und du fragst, wer bist du? Er antwortet, kein. Und du, kein was? Er sagt, nein, nein, ich bin kein. Ich bin in der Bibel. Und du antwortest, oh, du bist einer von denen aus der Bibel? Und er sagt, der Bruder, der, naja, du weißt schon, zwar kein guter Bruder, aber das ist ein guter Witz, oder? Es gibt auch ein Bibelbuch namens Hinkender Sohn. Nein, Spaß, ich bin halb chinesisch. Der chinesische Teil der Bibel. Na klar, such bei Habakuk. Familienname Dä. Setzt man das zusammen, ergibt das Habakuk Dä, hinkender Sohn. Also, wenn dein Name Habakuk ist, nimm bitte nicht den Familiennamen Dä an. Oder wer den Namen Dä schon hat, sollte seinen Sohn nicht Habakuk nennen. Aber zumindest solltest du einige dieser Namen kennen, okay? Zum Beispiel Obadja. Ich bin Obadja. Oh, willst du ein Bad, ja? Nein, nein, ich meine, ich bin Obadja. Obadja. All diese Namen. Und übrigens, Obadja ist kein kleiner Prophet. Die kleinen Propheten bedeuten lediglich, dass ihre Bücher kurz sind, im Gegensatz zu Jesaja oder Hesekiel, die umfangreichere Bücher geschrieben haben. Aber diese kürzeren Bücher sind trotzdem bedeutsam. Ich möchte jetzt das Nachsinnen über die Bibel weiter behandeln, wie ich es schon öfter getan habe. Alles im Wort Gottes ist bedeutsam. Und ich möchte auf etwas zurückkommen, das ich letzte Woche schon angesprochen habe. Auch das Neue Testament spricht über das Nachsinnen. Lass dir von niemandem weismachen, dass es dort nicht gelehrt wird. Jesus selbst hat es gelehrt, durch Prinzipien und sogar durch sein eigenes Beispiel. Hört gut zu. Paulus sagte in 1. Timotheus 4, Vers 15, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Das ist eine sehr wortgetreue Übersetzung. Ich zitiere Verse gerne aus wortgetreuen Übersetzungen. Ich mag ältere Übersetzungen, auch wegen ihrer sprachlichen Schönheit. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, widme dich dem vollständig, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Wie viele von euch mögen Fortschritte? Sie werden allen offenbar werden. Ich habe euch letzte Woche gesagt, dass es ein Schlüsselprinzip gibt, das die Bibel nennt, um in allen Dingen voranzukommen und zu gedeihen. Was ist dieses Prinzip? Und willst du es tun? Wir haben herausgefunden, dass es das Nachsinnen ist. Gott sagte zu Josua, und das, obwohl im vorigen Kapitel gesagt wird, dass er voll des Geistes der Weisheit war, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Manche Leute sagen, ich bitte Gott einfach um Weisheit, das reicht. Aber nein, tatsächlich erkennen Menschen, die voller Weisheit sind, die Notwendigkeit des Wortes. Allein die Tatsache, dass Gott sagte, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, bedeutet, dass Josua die Schrift las, als Gott zu ihm sprach. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Psalm 1, was haben wir dort entdeckt? Und über sein Gesetz sinnt er nach, Tag und Nacht. Über Gottes Wort sinnt er nach. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Das steht für Gesundheit. Und alles, was er tut. Wenn Gott alles sagt, dann meint er auch wirklich alles. Lass dir das nicht von Menschen kleinreden. Und alles, was er tut, gerät wohl. Einfach nachsinnen. Alles, was er tut, gerät wohl. Das Gegenstück im Neuen Testament lautet, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Sie werden allen offenbar werden. Diese Formulierung, allen offenbar sind, wird in manchen Übersetzungen auch anders wiedergegeben. In dieser Übersetzung hier wird es so ausgedrückt, dass die Fortschritte allen Mitmenschen offenbar sind. Aber andere Übersetzungen geben es so wieder, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Allen offenbar oder in allen Dingen offenbar, das ist ein Unterschied, oder? Allen bedeutet, dass jeder es sehen kann. In allen Dingen bedeutet, dass die Fortschritte in allen Bereichen deines Lebens sichtbar werden. Was ist also die richtige Übersetzung? Im Griechischen ist das Wort für alle, en. Natürlich nicht so geschrieben, aber es wird en ausgesprochen. Meistens wird es mit in übersetzt. Aber es kann auch für bedeuten. Wann immer du also einen Vers findest, der beide Bedeutungen zulässt, wende beide an. Deine Fortschritte, wenn du über Gottes Wort nachsinnst, werden sichtbar werden in allen Dingen deines Lebens und für alle Menschen in deinem Leben. Wow. Wow, wow, wow. Preist Gott. Aber Pastor, das steht doch nicht da. Wisst ihr, es gibt immer Menschen, die etwas finden wollen, um es anzuzweifeln. Es gibt Leute, mit denen ich ehrlich gesagt nicht gerne Zeit verbringe, weil sie regelrecht dafür bekannt sind, jede Freude zu verderben. Kennt ihr solche Menschen? Sie schaffen es sozusagen, eine unverhoffte Niederlage zu erringen. Ja, ich sage absichtlich Niederlage statt Sieg. Ihr kennt doch solche Leute, oder? Egal wie wunderbar der Tag ist, sie finden immer etwas Negatives zu sagen. Mögt ihr es, mit solchen Menschen zusammen zu sein? Hör auf, über mich zu reden, Pastor Prince. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die hinter den Wolken der Trübsal den Sonnenstrahl erkennen. Die in allem etwas Gutes finden können. Amen. Ich glaube, ich habe diese Geschichte über Jesus schon einmal erzählt, aber sie ist so gut, dass sie auch hier nochmal passt. Sie stammt nicht aus der Bibel, sondern aus den Schriften einiger Kirchenväter vergangener Zeiten. Manche behaupten, sie sei tatsächlich passiert, aber das ist ungewiss. Du musst sie also nicht für bare Münze nehmen, okay? Es war einmal eine große Menschenmenge versammelt und die Leute äußerten sich sehr böse und abfällig. Manche spuckten sogar auf den Boden. Sie starrten alle auf etwas und als Jesus mit seinen Jüngern vorbeikam, machten sie ihm Platz. Diese Leute hatten also dieses Ding beschimpft und beleidigt. Und als Jesus hinsah, erkannte er, dass es ein toter Hund war. Der Hund lag da, von Fliegen umschwirrt, mit offenem Maul. Die Menschen sagten, was für ein widerliches Ding, wie eklig, so etwas auf unserer Straße zu haben. Sie machten lauter abwertende Bemerkungen. Jesus schaute den toten Hund an und sie warteten gespannt, weil sie wussten, dass er etwas sagen würde. Aber wisst ihr, was er sagte? Nie waren Perlen weißer als diese Zähne. Nie waren Perlen weißer als diese Zähne. Jesus fand etwas Gutes, selbst in diesem Anblick. Und weil das so sehr meinem Herrn entspricht, so voller Weisheit und Güte, glaube ich, dass es tatsächlich passiert sein könnte. Aber wie gesagt, es steht nicht in der Bibel, also musst du es nicht glauben. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Sei jemand, der in allem nach etwas Gutem sucht. Amen. Als Gideon zitternd im verborgenen Weizen drosch, erschien der Herr ihm und sagte, sei gegrüßt, du tapferer Mann, du starker Held. Gott sah den Mut in ihm, obwohl Gideon sich versteckte. Er drosch immerhin Weizen, während die anderen sich vor Angst zurückzogen. Obwohl er sich versteckte, fand Gott dieses eine Gute an ihm. Er rief es hervor. Du bist ein tapferer Mann, so sehe ich dich. Ich sehe dich als mutig. Amen. Petrus war ein Mensch, der oft schwankte. Auch redete er oft, bevor er das Hirn einschaltete. Aber als Jesus ihn ansah, nannte er ihn, Simon, du bist ein Fels. Der Name Petrus, Petros auf Griechisch, bedeutet Fels. Du bist ein Stein, ein Fels. Fest, standhaft. Wie können wir nun wissen, dass es um das Nachsinnen über Gottes Wort geht? Schau dir die Verse davor an. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Das bezieht sich eindeutig auf das Wort Gottes. Wenn hier von Vorlesen und Lehre die Rede ist, geht es um die Schrift, um Gottes Wort. Und danach heißt es, bedenke dies sorgfältig. Schaut auch den nächsten Vers an. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Das ist erstaunlich. Vielleicht hörst du jetzt etwas, das dir zuvor nicht aufgefallen ist. Oft nehmen Menschen Aussagen einfach wörtlich, ohne tiefer darüber nachzudenken. Sie knüpfen keine inhaltlichen Verbindungen. Aber überlege einmal. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Die Lehre steht hier im Mittelpunkt. Sie wird betont. Das heißt, sinne über das Wort Gottes nach. Könnt ihr das sehen? Jetzt aufgepasst. Es heißt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Vor einiger Zeit, als ich diese Passage las, habe ich mich gefragt, was genau meint Paulus mit retten? Unser Verständnis von retten ist oft vor der Hölle gerettet sein. Wenn ich dich frage, bist du gerettet, würdest du wahrscheinlich antworten, ja, ich bin gerettet. Richtig? Falls nicht, bedeutet das, so verstanden, dass du nicht gerettet bist und mit den Konsequenzen rechnen musst. Beim Fußball kommt erst die Strafe, der Elfmeter, und dann vielleicht die Rettung vom Torwart. Naja, egal. Solche Überlegungen kommen, wenn man anfängt, tiefer über solche Dinge nachzudenken. Paulus sagt hier, habe Acht auf dich selbst. Er spricht zu denen, die über Gottes Wort nachsinnen. Achte auf dich selbst und auf die Lehre, die du verinnerlichst. Bleib dran. Mach es nicht nur an einem Tag und frag dann, wo sind die Ergebnisse? Nein, bleib dabei. Denn Paulus schreibt, wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dir zuhören. Natürlich richtet Paulus diese Worte an Timotheus. Und er tut das durch den Heiligen Geist. Timotheus ist bereits gerettet, oder? Und nicht nur das, er ist ein Pastor. Ein junger Pastor. Ist Timotheus also gerettet? Ja, zweifellos. Und wir wissen, dass Gottes Wort nicht nur für Timotheus geschrieben wurde. Gott hatte uns alle im Sinn, als er diese Worte durch den Heiligen Geist inspiriert hat. Was meint Paulus also hier? Wir sind gerettet. Warum sagt er dann, bleib im Nachsinnen über Gottes Wort und du wirst dich selbst retten und auch die, die dir zuhören? Wenn du das Wort mit deinen Freunden teilst, werden auch sie dadurch gerettet. Hast du jemals darüber nachgedacht und den Herrn gefragt, was das bedeuten könnte? Nun, ich habe diese Bibelstudie für dich gemacht, okay? Okay. Das griechische Wort für retten ist sozo. Es bedeutet retten, sicher und heil bewahren, vor Gefahr oder Zerstörung schützen, jemanden, der leidet, vor dem Verderben bewahren, einen Leidenden heilen und wiederherstellen, gesund machen. Was denkst du bedeutet retten in diesem Zusammenhang? Für einen Christen kann es hier nicht bedeuten, vor der Hölle gerettet zu werden. Da steht, wenn du dranbleibst, wirst du gerettet. Und es wird auch die retten, die dir zuhören. Das gilt nicht nur für Pastoren, sondern für alle, die über Gottes Wort nachsinnen. Und für die Freunde, die bereit sind, zuzuhören. Du wirst gerettet. Übrigens, dasselbe Wort, sozo, wurde auch von Jesus verwendet. Erinnert ihr euch an die Frau, die von hinten kam, um Heilung zu empfangen? Jesus drehte sich um und sagte, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Sozo. In deiner Bibel steht vielleicht geheilt, aber im Griechischen steht sozo. Das Problem in der modernen Gemeinde, besonders bei denen, die nicht an Heilung glauben, ist, dass sie das umfassende Wort sozo oder die Errettung, Soteria, das Substantiv von sozo, oft auf gerettet vor der Hölle reduzieren. Sie sagen, ich bin gerettet, und danach denken sie, dass sie nichts mehr mit dem Wort sozo zu tun hätten. Aber sozo bedeutet nicht nur vor der Hölle gerettet zu sein, es bedeutet Rettung in jedem Bereich, der durch den Sündenfall Adams betroffen ist. Der Name Jesus, auf Griechisch Soteria, leitet sich von sozo ab. Es bedeutet Retter, Erlöser. Aber er hat uns nicht vor der Hölle gerettet, damit wir danach tun können, was wir wollen. Nein, wir brauchen auch Rettung in unserem täglichen Leben. Manchmal brauchen wir sogar Rettung, um unser Gesicht zu wahren. Wer von euch möchte manchmal sein Gesicht wahren? Es gibt Momente, da weißt du nicht, wohin mit deinem Gesicht, richtig? Im Englischen sagen wir wörtlich, sein Gesicht retten oder sparen. Hat dein Gesicht schon Zinsen gesammelt? Das war spontan. Um Zinsen sammeln zu können, muss man sein Gesicht sparen. Wer sein Gesicht nicht spart, der kann auch keine Zinsen ansammeln. Aber zurück zum Thema. Dieser Vers muss bedeuten, dass wir nicht nur vor der Hölle gerettet werden, sondern auch vor Zerstörung, Krankheit und Gefahr. Das ist die Wirkung von Gottes Wort, wenn du es durch Nachsinnen verinnerlichst. Amen. Dann haben wir hier eine weitere Herausforderung. Manche modernen Übersetzungen, deshalb bin ich bei neueren Versionen vorsichtig, verändern manchmal die Bedeutung des Textes. Ältere Übersetzungen geben den ursprünglichen Sinn meist gut wieder, auch wenn sich manche Wörter verändert haben. Es gibt neuere Übersetzungen, die die Formulierung »bedenke dies sorgfältig« zu etwas anderem machen. Zu was? Zu sich mit diesen Dingen abmühen. Das ist etwas völlig anderes, ein ganz neues Spielfeld. Sich abmühen, das klingt nach etwas sehr Schmerzhaftem. In anderen Übersetzungen steht, dies soll deine Sorge sein. Sie ändern also das Wort. Aber im Griechischen steht hier meletao für bedenken oder nachsinnen. Meletao, sagt es mal. Also, was stimmt jetzt, Pastor Prinz? Nun, ich sage es euch, die Übersetzungen, die nachsinnen, bedenken oder Ähnliches verwenden. Es gibt mehrere Übersetzungen, die in diese Richtung gehen. Aber es gibt eben auch solche, die eher in die Richtung von mühe dich ab oder dies soll deine Sorge sein gehen. Also, was ist korrekt? Meletao, was bedeutet es? Ein Weg, das zu klären ist, die Bibel durch die Bibel zu bestätigen. Schauen wir zurück auf Josua 1, Vers 8. Selbst nachdem Josua mit dem Geist der Weisheit erfüllt worden war, sagte Gott zu ihm, sinne über mein Wort nach. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Okay, Leute, das hier ist wie eine Bibelschule. Das Alte Testament wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Das ist die inspirierte Sprache. Die Inspiration liegt nicht in der englischen Übersetzung oder einer anderen Sprache, sondern in der Originalsprache. Klar? Das Alte Testament ist also Hebräisch. Und das Neue Testament? Griechisch. Sehr gut. Aber es gab auch eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die sogenannte Septuaginta. Sie wurde in der Stadt Alexandria angefertigt. König Ptolemäus, er selbst hat sie natürlich nicht geschrieben, aber er hat sie in Auftrag gegeben, wollte eine griechische Version, weil Griechisch damals die Weltsprache war, nach Alexander dem Großen. Selbst die Römer benutzten Griechisch für Handel und Kommunikation. Es war so etwas wie heute Englisch. Damals war es Griechisch. Und dieser König wollte die jüdischen Gesetze und Schriften verstehen. Also beauftragte er 70, manche sagen 72, der besten hebräischen Gelehrten, das Hebräische ins Griechische zu übersetzen. Daraus entstand die Septuaginta. Alles klar? Verstanden? Jetzt verwende ich die Septuaginta. Achte darauf. Das Wort Nachsinnen in Josua 1, Vers 8 auf Hebräisch ist Hagar und bedeutet buchstäblich murmeln oder flüstern. Wisst ihr, was in der Septuaginta dafür steht? Meletao. Das beweist also, dass Meletao Nachsinnen bedeutet. Meletao im Griechischen entspricht Hagar im Hebräischen. Hagar auf Hebräisch ist Meletao auf Griechisch. Es bedeutet Nachsinnen. Was war das gerade, Martha? Ich weiß nicht, er ist in den Bibelschulmodus gewechselt. Und wir sind doch gar keine Bibelschüler. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt, dass wir das Wort Gottes studieren sollen, nachsinnen. Wenn ihr ein Buch lest und es faszinierend findet, dann ist das wunderbar. Aber sobald ihr das Buch schließt, bleibt nichts mehr hängen, kein tiefer Einfluss. Bei Gottes Wort ist das anders. Es hat eine Kraft in sich. Was immer ihr darin lest, hat die Kraft, sich in eurem Leben zu reproduzieren. Wenn ihr beispielsweise Zeit mit Bibelversen über Heilung verbringt, wenn ihr sie lange genug verinnerlicht, dann hat das Wort die Kraft, Heilung in eurem Leben hervorzubringen. Versteht ihr? Es gab einen Pastor in Amerika, er ist inzwischen heimgegangen zum Herrn, dem Gott vor vielen Jahren etwas Wichtiges zeigte. Dieser Pastor wünschte sich eine echte Erweckung in seiner Gemeinde. Und der Herr sprach zu ihm: Verbringe Zeit mit meinem Wort, besonders mit dem Buch der Apostelgeschichte. Lebe darin. Sinne darüber nach. Vertiefe dich ganz in die Apostelgeschichte. Also begann er genau das zu tun. Ich weiß nicht, wie lange er das gemacht hat, aber er verbrachte viel Zeit mit der Apostelgeschichte. Und plötzlich begannen die Dinge, die er gelesen hatte, Realität zu werden in seiner Gemeinde. Ich habe diese Geschichte gelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß er William Freeman. Der Name kommt mir gerade in den Sinn. Er war ein bekannter Evangelist und er erlebte eine gewaltige Erweckung. Heilungen, Befreiungen, Durchbrüche. Zeichen und Wunder, die den Herrn Jesus verherrlichten. Ich erinnere mich noch gut, dass ich diese Geschichte las, als ich sehr jung war, entweder in meinen späten Teenagerjahren oder in meinen frühen 20ern. Als ich das las, diesen Bericht über die Errungenschaften dieses Mannes Gottes im evangelistischen Dienst, als ich das las, erkannte ich etwas. Das Wort Gottes, egal in welchem Bereich du eine Erweckung möchtest, wenn du dich intensiv mit diesem Bereich im Wort beschäftigst, hat es die Kraft, genau das in deinem Leben hervorzubringen. Amen. Amen. Okay. Und das ist der Grund, warum wir uns niemals mit okkulten Büchern befassen, die die Macht des Bösen in sich tragen. Stattdessen wenden wir uns dem Wort Gottes zu, das unser Leben verwandeln kann. Diese Kraft kommt nicht durch Anstrengung, sondern indem wir die Segnungen Gottes betrachten. Indem wir die Schönheit des Herrn anschauen, werden wir ihm ähnlicher. Die Bibel sagt, wir alle schauen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in sein Bild verwandelt. Und wie viele von euch haben schon erlebt, dass Gottes Wort selbst eurem Körper Segen bringen kann? Aber sobald ich so etwas sage, kommen manche und behaupten, ach, Pastor Prince, du bist Teil dieses Wohlstandsevangeliums, wo es immer nur um Geld und Gesundheit geht. Das kann doch nicht stimmen. Könnt ihr mir nicht mal tiefgründigere Fragen stellen? Fragt euch selbst, predigt er in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes? Zeigt er den Kontext auf? Erklärt er die ursprünglichen Begriffe? Zeigt er uns wirklich, was die Bibel sagt? Ich will euch jetzt beweisen, die Bibel selbst verspricht, dass Gottes Wort, wenn du es liest und darüber nachsinnst, Wunder für deinen Körper bewirken kann. Schauen wir uns Sprüche 4 an. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Warum? Denn sie, Gottes Worte, sind das Leben denen, die sie finden. Nicht für jeden, sondern für diejenigen, die sie finden. Und heilsam ihrem ganzen Leib. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Text so zu deuten, dass hier von geistlicher Gesundheit die Rede sei. Nein, hier steht klar und deutlich, heilsam ihrem ganzen Leib. Gott sagt, dass sein Wort einen Nutzen hat, einen Gewinn. Und zwar Heilung für deinen ganzen Körper. Ihrem ganzen Leib, das bedeutet wirklich alles. Wisst ihr, die heutige Medizin versucht zwar, Krankheiten zu heilen, aber fast immer gibt es Nebenwirkungen. Sie sagen dir, das hier hilft vielleicht gegen dein Problem, aber es kann andere Probleme verursachen. Mit anderen Worten, es ist keine reine Heilung. Zum Beispiel, nimm dieses Medikament, um deinen Blutzucker zu senken. Aber es könnte deinen Blutdruck erhöhen. Nimm es, aber es könnte deinen Blutdruck erhöhen. Also brauchst du dafür ein weiteres Mittel. Stimmt doch, oder? Und trotzdem danken wir Gott für die Medizin, weil ich glaube, dass sie zu den guten und vollkommenen Gaben von oben gehört. Vollkommene Gaben sind für Gottes Kinder, gute Gaben für die ganze Welt, weil Gott die Menschen liebt. Selbst wer nicht zu Gott gehört, erfährt seine grundsätzliche Güte. Aber letztlich ist Medizin ein menschliches Werk. Okay? Warum also nicht Medizin mit Gottes Wort kombinieren? Gottes Wort hat keine Nebenwirkungen. Es bringt Heilung für was? Deinen ganzen Leib. Indem du Zeit mit dem Wort Gottes verbringst, profitieren alle deine Körperteile davon. Deine Augen, deine Haare, wenn du keine Haare mehr hast, deine Kopfhaut, deine Ohren, deine Zunge, deine Zähne, dein Herz, deine Arterien, dein Zwerchfell profitiert, deine Leber, deine Bauchspeicheldrüse, dein Magen, dein Dünn- und Dickdarm, deine Prostata, deine Blase, deine Nieren profitieren, deine Haut. Für diejenigen unter euch, die mit Hautausschlägen zu kämpfen haben, es gibt eine Geschichte von einem Mann Gottes, der an starken Hautausschlägen litt, als er im Sudan als Soldat und Sanitäter diente. Er erzählte, dass Gott ihm diese Bibelstelle zeigte. Der Herr sagte, wenn du Menschen Medizin empfiehlst, dreimal täglich nach dem Essen oder ähnlich, solltest du genauso mit meinem Wort umgehen. Also begann er, Gottes Wort diszipliniert dreimal täglich zu lesen, genau wie man Medizin einnimmt. Und siehe da, seine Haut heilte vollständig, sein Ausschlag verschwand. Denn das Wort Gottes ist heilsam für den ganzen Leib, Heilung für deinen ganzen Körper, Heilung rundum. Wenn Gott heilsam ihrem ganzen Leib sagt, dann meint er genau das, deinen physischen Leib, deinen Körper. Es ist so wörtlich gemeint, wie es nur sein kann. Wenn du das hebräische Wort nachschlägst, steht dort Fleisch. Es geht um deinen physischen Körper. Amen. Ich wünschte, dass mehr Menschen, die die Bibel lehren, auch über diesen Nutzen von Gottes Wort sprechen würden. Es ist so wichtig, den Menschen zu zeigen, was Gottes Wort offenbart. Denn jedes Mal, wenn du es liest, wird Glaube freigesetzt. Jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes lese, sage ich voller Glauben, Vater, ich glaube, dass deine Worte Leben und Heilung für meinen ganzen Körper bewirken werden. Besonders wenn ich mich nicht wohlfühle, tauche ich noch tiefer ins Wort Gottes ein. Kann ich mal ein kräftiges Amen hören? Seid ihr noch bei mir? Lernt ihr etwas? Gottes Wort ist nicht nur für deinen geistlichen Nutzen da. Natürlich ist das sein Hauptanliegen. Gottes Priorität ist immer zuerst dein innerer Mensch, dein Wachstum in Charakter, Heiligkeit und Gnade. Das ist seine Priorität für dich als Gläubigen. Amen. Aber wir haben das so oft gehört, dass wir die andere Seite manchmal nicht mehr wahrnehmen. Diese Seite, die Heilung und Stärkung des Körpers, überlassen wir oft der Medizin oder der sogenannten Natur. Nein, nein, Gott will in jedem Bereich deines Lebens beteiligt sein. Amen. Schauen wir uns zum Abschluss Hebräer 4, Vers 12 an. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ich mag hier die alte King-James-Übersetzung, die sagt, das Wort Gottes ist quick und mächtig. Das Wort quick bedeutet lebendig oder belebend. Gottes Wort ist lebendig. Dieses Wort lebt. Es ist lebendig. Vielleicht liest du 1. Samuel, die Geschichte von David, und denkst, das ist vor 3000 Jahren passiert. Was hat das mit mir zu tun? Aber es ist lebendig. Es hat heute eine Botschaft für dich. Amen. Vielleicht fragst du dich gerade, soll ich es wagen oder nicht? Soll ich es versuchen oder ist es vergeblich? Vielleicht geht es um eine zerbrochene Beziehung, einen verlorenen Kunden oder eine andere schwierige Situation. Du weißt nicht, ob du es erneut versuchen sollst oder nicht. Dann liest du von David in Ziklag. Die Feinde kamen, raubten alles, nahmen seine Frauen, die Frauen seiner Männer, die Kinder und all ihren Besitz. David und seine Männer waren am Boden zerstört, so sehr, dass sie überlegten, ihn zu steinigen. Aber die Bibel erzählt, dass David sich in dem Herrn stärkte und Gott zu ihm sprach: Verfolge sie, David, denn zweifellos wirst du alles zurückgewinnen. Das ist eine Geschichte, die vor 3000 Jahren geschah. Aber sie ist lebendig. Sie spricht zu dir in deiner heutigen Situation. Ich erinnere mich, wie ich mit 18 Jahren schwer bedrückt und niedergeschlagen war. Ich dachte sogar, ich hätte meine Errettung verloren. Alles begann mit der Überzeugung, dass es möglich sei, sie zu verlieren. So begann meine Reise in das Evangelium der Gnade. Ich war sicher, sie verloren zu haben. Einige kennen Teile dieses Zeugnisses, aber vieles habe ich noch nicht erzählt. Das möchte ich in Zukunft tun. Was damals mit mir geschah, würde man heute wohl psychische Probleme oder Depression nennen. Doch für mich war es eindeutig eine geistliche Sache. Es begann damit, dass ich glaubte, meine Errettung verlieren zu können. Bei jeder Sünde, jedem falschen Gedanken war ich überzeugt, dass es vorbei war. Irgendwann betete ich verzweifelt zu Gott und sagte: Bitte sprich zu mir, ich will meine Errettung nicht verlieren. Gib mir ein Versprechen, dass du in der Lage bist, mich zu bewahren. Zu dieser Zeit kannte ich meine Bibel noch nicht sehr gut. Aber wisst ihr was? In meiner Verzweiflung hatte ich diese, sagen wir mal, etwas unorthodoxe Methode. Man schlägt die Bibel auf und bittet: Gott, sprich zu mir. Und dann liest man: Judas ging hin und erhängte sich. Man denkt: Nein, nein, Herr, nicht das, gib mir etwas anderes. Also schlägt man sie erneut auf. Was du tun willst, das tue bald. Ihr habt diesen Witz bestimmt schon gehört, ein bekannter Witz. Aber ganz ehrlich, in Momenten tiefer Verzweiflung hat Gott oft dennoch geantwortet. Und ich sehe, dass einige von euch ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ihr das vielleicht auch schon gemacht habt, oder? Gott, ich brauche dich, sprich zu mir. Wisst ihr was? Es ist immer noch besser, die Bibel aufzuschlagen, als ein anderes Buch zu lesen oder den Fernseher einzuschalten. Betet vorher. Wenn die Stelle nicht zu euch spricht, schließt die Bibel wieder, ganz einfach. Doch manchmal spricht Gottes Wort in solchen Momenten direkt und persönlich. In Momenten der Verzweiflung. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr eure regelmäßige Bibellese vernachlässigen sollt. Ich möchte euch ermutigen, einen Plan zu haben, die Bibel fortlaufend zu lesen. Aber in besonders verzweifelten Zeiten kann es auch anders ablaufen. So war es bei mir. In meiner bedrückten Phase betete ich: Zeige mir etwas, Herr, das mich persönlich anspricht. Lass mich wissen, dass du mich bewahrst. Ich schlug meine Bibel auf und sie öffnete sich bei 2. Timotheus 4, Vers 18. Ich hatte diesen Vers noch nie zuvor wahrgenommen. Dort steht: Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es war so persönlich. Der Herr wird mich retten. Ich wusste, dass Paulus hier spricht. Aber in diesem Moment war es, als würde Gott direkt zu mir sprechen. Es war mein Vers. Der Herr wird mich erlösen, Joseph Prince. Vor jedem bösen Werk. Ich hatte solche Angst, dass der Teufel mir eine Falle stellen könnte, der ich nicht gewachsen war. Ich fühlte mich schwach und dachte, ich würde dadurch meine Errettung verlieren. Aber dieser Vers gab mir so viel Hoffnung und Glauben. Der Herr wird dich von jedem boshaften Werk erlösen. Egal wie viele es sind, er wird mich von jedem boshaften Werk erlösen. Und nicht nur das, er wird dich in sein himmlisches Reich retten. Wenn er mich rettet, wer könnte mich dann entretten? Ich war so glücklich. Viele Menschen kennen diesen Vers gar nicht. Es ist nicht gerade ein bekannter Vers. Aber was für eine wunderbare Zusicherung. Das ist übrigens ein Beispiel dafür, wie man ein Rhema-Wort benutzt. Von diesem Moment an hielt ich an diesem Vers fest. Er war wie eine Waffe gegen die Angriffe des Feindes. Denkt daran, wie Jesus selbst mit dem Feind umgegangen ist. Jesus, der Sohn Gottes, dessen Worte so mächtig sind, dass er nur zum Aussätzigen sagen musste, sei rein, und der Aussätzige war geheilt. Oder als er zum Sturm auf dem See sagte, sei still, und es wurde vollkommen ruhig. Seine Worte sind kraftvoll. Als der Teufel ihn herausforderte, antwortete Jesus: Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Auf die Forderung, spring herunter, die Engel werden dich auffangen, sagte er: Es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und auf Bete mich an und ich gebe dir alle Reiche der Welt, antwortete Jesus. Es steht geschrieben. Er sagte nicht, es wurde gesprochen, obwohl Gott kurz zuvor den Himmel geöffnet und gesagt hatte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, verwendete Jesus dieses gesprochene Wort nicht, um dem Teufel Paroli zu bieten. Stattdessen sagte er, es steht geschrieben. Jesus kannte die Bibel und er nutzte sie. Als die Pharisäer Jesus herausforderten, fragten sie, sag uns, wer ist der Messias? Du nennst dich selbst den Messias, aber der Messias ist größer als David. Wie kann das sein? Was tat Jesus? Er zitierte die Bibel, genauer gesagt Psalm 110. Er sagte, der Herr sprach zu meinem Herrn. David spricht hier unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Jesus fragte die Pharisäer, wie kommt es, dass David im Geist sagt, der Herr, Jahwe im Hebräischen, sprach zu meinem Herrn, Adonai, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jesus erklärte weiter, wenn David den Messias Herr nennt, obwohl der Messias aus seiner Nachkommenschaft stammt, wie kann der Messias dann nicht größer sein als David? Die Bibel berichtet, dass danach niemand mehr wagte, ihn Fragen zu stellen. Beachtet, Jesus antwortete nicht mit seiner eigenen Weisheit. Er antwortete mit den Worten der Bibel. Auch am Kreuz, als Jesus rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum sagte er das? Er zitierte die Bibel, Psalm 22. Im Hebräischen wird dieser Psalm Ayelet Shahar genannt, die Hirschkuh der Morgenröte. Ein wunderschöner Ausdruck, die Hirschkuh der Morgenröte. In diesem Psalm steht, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort folgt, weil du heilig bist. Jesus trug unsere Sünden, deine und meine, als er am Kreuz hing. Amen. Amen. Immer wieder betonte Jesus, es steht geschrieben. Das ist das Rhema-Wort. Und ich habe mein Rhema-Wort ebenfalls gefunden. Der Herr wird mich erlösen. Von diesem Moment an, jedes Mal, wenn der Teufel mir Gedanken einflüsterte wie, du wirst deine Errettung verlieren, sprach ich diesen Vers laut aus. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Es wurde zu meiner Waffe. Und damals wusste ich noch nicht, dass ich eines Tages Pastor werden und anderen Menschen helfen würde. Ein letzter Vers, diesmal wirklich der letzte. Jeremia 15, Vers 16. Als ich deine Worte fand, beachtet das Wort Worte im Plural, also mehr als eines, da verschlang ich sie. Dein Wort ist mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Heerscharen. Schaut hier. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Wisst ihr, was die beste Haltung gegenüber Gottes Wort ist? Es nicht zu analysieren, sondern es zu essen. Gottes Wort ist dafür gemacht, dich zu nähren. Es soll dich stärken, dich aufbauen, dich gesund machen, deinen Charakter formen. Amen. Es soll dich in der Gnade wachsen lassen, dich in Heiligkeit wachsen lassen. Gottes Wort ist dazu da, dich zu speisen. Es ist kein Gesetzbuch, sondern ein Lebensbrot. Deshalb, lies viel in der Bibel. Lies viel, lies ausgiebig. Manchmal verschlingen wir ein ganzes Buch an einem einzigen Tag, weil es so spannend ist. Aber hast du schon einmal einen Bibelbrief wie den Epheserbrief in einem Rutsch durchgelesen? Es gibt dir eine völlig andere Perspektive, als wenn du nur einzelne Verse studierst. Wenn du viel liest, nimmst du Worte auf, das Logos-Wort Gottes. Du liest das Logos-Wort und du isst es. Das ist die richtige Haltung, dich vom Wort Gottes nähren zu lassen. Und was passiert dann? Aus all diesen Worten wird plötzlich ein Wort, Singular, dein Wort. Und dieses Wort wird dir zur Freude und Wonne deines Herzens. Je mehr du liest, desto eher springt ein bestimmtes Wort aus dem Text heraus. Wie erkennst du, dass es ein Rhema-Wort für dich ist? Wie weißt du, dass Gott dir genau dieses Wort für den heutigen Tag gibt, um damit gegen den Feind zu kämpfen? Du erkennst es daran, dass es dir Freude und Wonne ins Herz bringt. Manchmal lese ich viel und nichts springt heraus. Doch plötzlich, zack, da ist es. Dann lerne ich es auswendig, sinne darüber nach und es wird der Vers, über den ich den ganzen Tag nachdenke. Amen, ich bin fertig. Denk daran, Kind Gottes. Verbringe Zeit mit dem Wort Gottes und finde dein Rema. Das ist das Wort, vor dem der Feind Angst hat. Logos ist das gesamte Wort Gottes, die ganze Bibel. Natürlich umfasst Logos auch den Gedanken Gottes. Aber das Rema ist das eine Wort, das Gott dir persönlich für diesen Moment schenkt. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Dein Wort ist mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Vielleicht hast du Jesus noch nie als deinen Retter und Herrn angenommen. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Wenn das auf dich zutrifft, bete einfach dieses Gebet mit mir. Sage, himmlischer Vater, ich glaube, dass du mich wirklich liebst. Und ich glaube, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, gesandt hast, der am Kreuz für mich gestorben ist. Er hat all meine Sünden, meine Verurteilung und mein Gericht auf sich genommen. Am dritten Tag hast du ihn von den Toten auferweckt. Ich bekenne aus meinem Herzen, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Danke, Vater, dass all meine Sünden vergeben sind. Danke, Vater, dass du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst und mich taufst. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du mitgebetet hast, bist du jetzt ein Kind des lebendigen Gottes. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Steht auf und hebt eure Hände, überall in diesem Saal. Denkt daran, Gott möchte euch in dieser Woche so retten, heilen, bewahren. Preist den Herrn, es geschehen verrückte Dinge in der Welt heute, nicht wahr? Lasst den Herrn euch bewahren. Die kommende Woche segne der Herr euch und eure Familien mit den Segnungen Abrahams. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr bewahre euch und eure Lieben. Beschütze eure ganze Familie in dieser Woche vor Schaden, vor Gefahr, vor allem Bösen und vor den Mächten der Finsternis. Der Herr bewahre euch und halte euch sicher in seinem Shalom-Frieden. Der Herr schenke euch und euren Familien diesen wunderbaren Shalom-Frieden, der euer ganzes Wesen, euren Geist, eure Seele und euren Körper erfüllt und euch vollständig heiligt und vollkommen macht. Im Namen von Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch.